werde inshallah auch gleich jetzt einen neuen Termin machen. Das ist der nächste Freitag. Das kann sich gleich jemand freiwillig melden, inshallah ta'ala, wenn uns einen Vortrag macht. Ja? Wenn nicht, dann werden wir jemanden aussuchen, inshallah ta'ala. Deswegen ist es mir lieber, wenn jemand freiwillig sagt, dass ich rede über ein bestimmtes Thema. Welches ihr wollt, inshallah ta'ala? Über Jahannam können Sie sprechen, inshallah ta'ala. Oder über irgendeine andere Messe im Fiqh. Zum Beispiel, was ist Sunna zu fasten? Zum Beispiel, Sunna fasten, freiwilliges Fasten. Oder, was gibt's, was muss man über Jumma wissen? Was sollte ein Muslim über Freitagsgebet wissen? Ja? Keiner meldet sich freiwillig. Okay, dann, außer dir, du hast, Alhamdulillah, Mashallah, Barakallahu fi. Du hast, Alhamdulillah, Mut gezeigt und Tüchtigkeit, Barakallahu fi. Ich sollte lieber nichts mehr dazu sagen. Jeder andere denkt sich eine Zahl von 1 bis 10. Habt ihr schon? Okay, habt ihr alle? Jeder hat eine Zahl. Hat jeder eine Zahl? Okay, wer ist Nummer 4? Nummer 6. Okay, Nummer 2. Ah? Alles. Okay? Gut. Okay, welche Nummer hast du gedacht? 6. 6? Ich habe vorhin 6 gesagt. Ah, dann bist du. Hallas, ah, du bist Hallas, du hast nächsten Freitag in Schalatel einen Vortrag hier. Was? Ah ja, du hast einen Vortrag nächste Woche. Welches Thema inshallah? Richtig. Hallas. Okay, dann mach ich irgendein Thema inshallah. Aber nicht auf. Okay, wir nehmen nicht auf. Gut? Ja, wir müssen langsam. Die Leute erwarten was von uns, wallahi. Die Leute erwarten was von uns, wenn sie uns sehen, ja. Wir reden so gerne über Islam und so. Wallahi, Mustan, wenn du jetzt jemanden auf der Straße triffst, du wirst nicht über die, keine Ahnung, Fußballmeisterschaft sprechen oder sowas. Das ist über wirklich, über wichtige Dinge, la hawla wa la quwwata illa billah. Hawas, du kannst dich schon beginnen zu vorzubereiten. Im Internet hast du wirklich alles, inshallah, du musst nicht die Ayat und die Hadithe in die arabische Sprache sagen. Ja? Du kannst sie Deutsch. Alhamdulillah. Okay, kommen wir, inshallah, zu unserem Thema, damit wir etwas erwähnen, unser Vortrag, den wir freitags haben. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Heute werden wir inshallah ta'ala über das Kapitel Babu fi Ankihat al-Kuffar sprechen. Das Kapitel über die Kuffar-Heirat oder Heiraten der Kuffar. Okay? Barakallahu fikum. Hier, wenn wir sagen Kuffar, dann meinen wir hier alle anderen außer Muslimen. Ahlul Kitab, die Majus, die Mushrikin und so weiter und so weiter. Alle außer Muslimen nennt man Kuffar. Allah, barakallahu fikum. Aywa. Was ist das Heiraten der Kuffar angeht, ja, die haben den gleichen Hukum wie Heirat der Muslime. Zum Beispiel, jetzt heiraten ein Christ und eine Christin. Ein Christ und eine Christin. Auf eine Art und Weise, die in ihrer Religion akzeptabel ist. Sie heiraten auf eine Art und Weise, die nach ihrer Religion aufrecht ist. Ja, wir Muslime akzeptieren ihr Heirat. Ihr Heiraten. Ja? Wir sagen richtig, euer Heirat ist gültig nach euren, wie sagt man das, religiösen Regeln. Ist korrekt. Ein Jude und eine Judin heiraten. Wir sagen, das ist korrekt. Mit der Voraussetzung, dass sie den Fall nicht an uns übergeben. Zum Beispiel, Ahlul Kitab leben in einem islamischen Staat. Okay? Und sie heiraten in der Kirche. Sie heiraten in der Kirche oder in der Synagoge und wir wissen, das sind Mann und Frau. Ihre Ehe ist bei uns akzeptabel und wir werden nicht herumwühlen, wie ist es passiert, was ist es passiert, hin und her, das oder dies. Nein, ihre Ehe ist gültig. Okay? Aber wenn sie den Fall zu uns bringen, vor uns bringen, zu einem islamischen Kadi oder zu einem islamischen Richter, Barakallahu fikum, dann werden wir in ihrem Fall mit was richten? Mit Scharia. Fahkum, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dem Propheten sallam, fahkum beinahum, bima anzal Allahu ilayk. Richte unter ihnen mit dem, was Allah dir offenbart hat. Deswegen, ein Christ und eine Christin, sie kommen zum Staat, zu einem islamischen Staat, und sagen, wir wollen heiraten. Dann werden sie heiraten, nach was? Nach Islam. Sie brauchen, die Frau braucht einen Wali, die brauchen zwei Zeugen, Shahidei Adl, zwei gerechte Zeugen. Deswegen, was bedeutet das? Das bedeutet, die Zeugen müssen Muslime sein. Ja? Gerecht. Ja? Ist ein Kafir gerecht? Nein, ein Kafir, Allah nennt einen Kafir im Koran wie? Walim, ungerecht. Und er kann nicht gleichzeitig Walim und Adl. Ja? Oder nicht? Oder nicht? Barakallahu fikum. Deswegen kommen zwei Zeugen, also Muslime in Frage, nur das. Drittens, Mehr, Sadaq, muss der Frau gezahlt werden. Das sind Voraussetzungen. Und dann, Al-Ijab, Al-Kabul, der Wali sagt zu der der Wali sagt zu der, zum Bräutigam, ich verheirate dich mit Sanja oder Sonja oder Tamara oder was weiß ich, wie die heißen. Ja? Und der, keine Ahnung, Christoph oder Peter sagt, ich akzeptiere. Ja? Und dann werden sie nach Islam verheiratet. Aber wenn sie das nicht machen und die den Fall nicht an den islamischen Herrscher übergeben, dann akzeptiert Islam ihre Heirat. Wir werden das inshallah ta'ala, wenn wir nicht so viel Zeit haben, werden wir das zusammenfassen. Auf Fikum. Nächste Sache. Wenn die Kuffar glauben, also nach ihrer Religion, dass die Ehe aufrecht ist, die sie haben, dann ist das akzeptabel. Bei uns auch. Wenn die aber Kuffar so eine Beziehung für verboten in ihrer Religion halten, dann ist diese Beziehung auch für uns verboten. Sie werden voneinander getrennt. Ja? Und dementsprechend auch vielleicht bestraft, wenn der Kadi das für nötig hält. Zum Beispiel, wir sagen, okay, darf eine Christin oder ein Christ, darf er eine außereheliche Beziehung haben? Sich mit ihr treffen, bla bla bla, hin und her, sie sind zusammen in einer Wohnung, geheiratet haben sie nie. Sie sind zusammen sozusagen. Ja? In einem islamischen Staat, wenn das nach Christentum verboten ist, ist es für uns auch verboten und sie werden getrennt. Und dementsprechend, wie gesagt, vielleicht auch bestraft, wenn der Kadi das für richtig hält, wenn sie ihre Lehre nicht, wenn sie nicht darauf gelernt haben. Barakallahu fikum. Die nächste Mas'ala, wenn Kuffar Islam annehmen. Wenn Kuffar Islam annehmen. Zwei Mushrikin, Frau und Mann, sind alle beide Kuffar, haben in Tage des Schirks geheiratet. Sie nehmen alle beide Islam an. Als ein Paar, als ein Ehepaar. Wir Muslime werden nicht herumwühlen bei der Ehe, richtig oder war sie falsch oder gab es da Wali oder gab es da Mehr oder Zeugen oder dies oder das, werden wir nicht machen. Ja? Ihre Ehe ist für uns aufrecht. Ja? Zweitens, natürlich mit der Voraussetzung, dass das auch nicht zum Kadi kommt, der Fall. Ja? Wenn sie kommen wieder und sagen, ja, wir haben beide Islam angenommen, wir sagen, okay, eure Ehe ist bei uns akzeptabel. Wenn sie aber sagen, nein, da gibt es einige Problematiken, zum Beispiel, dass sie mit ihm blutsverwandt ist, dass sie seine Schwester ist, dann werden sie voneinander getrennt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Man darf im Islam nicht seine Schwester heiraten. Oder zum Beispiel, der Mann hat 5 Frauen oder 6 Frauen und er nimmt Islam an. Der Prophet hat einem Sahabi Es gab mehrere Fälle. Einer der Sahaba hatte 8 Frauen, hat Islam angenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm befohlen, dass er sich 4 davon aussucht, die bei ihm bleiben und den Rest Talak gibt. Und da gab es mehrere Sahaba, also die zum Fall hatten, die 10 Frauen hatten oder mehr oder weniger. Der Prophet hat ihnen befohlen, 4 Frauen aussuchen und den Rest Talak geben, dass sie sich von ihm scheiden. Weil man darf nicht Mann haben. Wenn Mann und Frau Kuffar sind, die Frau nimmt Islam an und der Mann bleibt Kafir, dann werden sie voneinander getrennt. Wenn, weil eine Frau darf nicht eine Kafir heiraten. Wenn der Mann und die Frau, also Kuffar sind, und der Mann nimmt Islam an, aber die Frau nicht. Wenn sie von Ahlul Kitab ist, dann bleibt die Ehe aufrecht. Wenn die Frau Mushrika ist und nicht von Ahlul Kitab, dann wird er sich von ihr trennen. Er wird ungültig, für ungültig erklärt. Ha? Versteht ihr das, Barakallahu Fikum? Das ist total klar. Eine wichtige Sache, die uns vielleicht was angeht, ist Nikah von Murtadin. Na, was ist mit ihrem Nikah? Nikah von Leuten, die sich Islam zuschreiben, sagen wir, sie sind Muslime, angeheiratet bei Hodja und bla bla bla, aber sie sind wirklich kein Murtadin. Was ist mit ihrem Nikah? Okay. Ihr Nikah ist ungültig, Barakallahu Fikum. Warum? Ha? Nein, Nikah ist eine Sache, Heirat ist eine Sache der Religion, der Ibadah, oder nicht? Das ist Allahs Gesetz, das wir befolgen. Oder nicht? Nikah ist eine Sache der Ibadah, ein Gesetz, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Deswegen ist es verboten, dass du sagst, ich gehe in den Stande heiraten. Weil wenn man das sagt, ist das Kufr. Das ist Kufr. Weil du gehst nicht in Standesamt heiraten. Wenn du dieses standesamtliche Heiraten akzeptierst, dann bist du ein Kafir. Weil das ist nicht Allahs Gesetz, subhanahu wa ta'ala. Ja. Wenn du aber gehst und sagst, ich will nicht heiraten, ich bin einfach, ich bin verheiratet. Ich habe bei Hodja geheiratet. Ja? Ich bin verheiratet, ich bin nicht gekommen, um zu heiraten. Das wird sie natürlich kränken. Und sie werden vielleicht Anzeige gegen dich machen, wenn sie extreme Kuffar sind. Ja? In Serbien machen sie so etwas. Wenn du gehst ins Standesamt und sagst, ich will nicht heiraten, ich bin schon verheiratet bei Hodja, das ist echtes Heiraten. Das hier ist kein Heiraten. Ich will nur schwarz auf weiß, dass der Staat meine Ehe akzeptiert. Ja? Das ist dieser Shahadat Nikah oder Ahd Nikah. Wie nennt man das auf Deutsch? Also? Ehevertrag oder? Nein, dieser Zettel, den man Heiratsurkunde. Sagt, ich bin nur die Heiratsurkunde, ich bin schon verheiratet. Ja? Aber wenn du dort gehst, damit man dich mit diesem Gesetz verheiratet, ja? Und du akzeptierst das und bist du Kafir. Deswegen, du gehst nicht in Standesamt zu heiraten. Merkt euch das. Die Nia ist das Fundament jeder Tat. Du gehst nicht, um zu heiraten. Du gehst nur, einen Zettel abzuholen. Wenn du den nicht brauchst, ist noch besser. Wenn man den Zettel haben will, darf man ihn sich holen. Oder? Aber du gehst ja nicht heiraten, oder? Nein, nur dass das auf Papier steht. Genau, weil du bist schon verheiratet. Ja, schon. Ja, und das, was du geheiratet hast, nach Scharia, das ist die einzige Ehe, die Allah akzeptiert. Ja. Und das ist die einzige Ehe, die du akzeptierst. Ja. Viele Schwachköpfe, er geht zuerst ins Standesamt und heiratet und erst dann holt er sich den Hodja und dann der, was ist das für Betrug? Du betrügst ja den Hodja. Was ist der Hodja? Der Hodja kommt und gibt Stempel auf den Mist, den du gebraucht hast. Hast wahrscheinlich mit dir noch Geschlechtsverkehr gehabt und dann Tage später, keine Ahnung, gehst du zum Ehe, du hast Sinner begangen, Mensch. Das ist Haram. Sondern zuerst Hodja. Wallah, ich habe einmal einen getroffen, ein zweiter Verwandter von mir hat eine türkische Freundin gefunden, eine Türkin aus Deutschland. Und hat sie mit sich genommen in die Berge unten in ein Dorf. Na? Und ich sage zu ihm, ist sie Muslima? Und er sagt, ja sicher, sie ist Türkin. Ich sage, und was ist mit Hodjava? Hodjava jetzt? Er sagt, Hodjava zwar nicht bei mir, aber ohne Hodjava mache ich gar nichts. Ich sage, na, was wolltest du, was soll das? Er sagt, na, ich weiß, was du, er sagt für mich, ich weiß, was du denkst, aber ohne Hodja läuft bei mir nichts. Ich, kenne mich aus, verstehe. Ja, ja, das will ich hoffen. Bei uns ist Hoja, ich sage bei Hoja. Aber nicht, ich brauche man nicht den Hoja, man braucht nur den Weli der Frau. Den, wie sagt man das? Vertreter. Den Vertreter, den Vater. Vormund. Vormund, der gesetzliche, also gesetzliche Vormund oder gesetzlicher Vertreter der Frau, der Weli. Wo sind wir stehen geblieben? Genau. Deswegen, du gehst und holst dir nur ein Zettel schwarz auf weiß. Aber du gehst nicht heiraten. Du bist schon verheiratet. Diese Heirat ist ungültig. Und wenn du diese Heirat akzeptierst und annimmst, dass man nicht mit einem anderen Gesetz als mit dem von Allah SWT verheiratet, dann ist das, Kufr offensichtlich, ja? Kufr und der Hakum in der Tagut. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das solltest du auch andeuten. Kriegt man das einfach so? Dass man nur so gleich mit gleich du, keine Ahnung, wie das, du brauchst einen Termin ja. Oder irgendwas, gehst hin, aber du gehst, und sie wollen heiraten, und sagst, hallo, rede ich Spanisch, wir sind schon verheiratet. Das musst du andeuten, ja. Wir sind verheiratet. Mhm. Ja, aber ihr seid in der Moschee verheiratet, nicht nach diesem Gesetz. Mhm. Ich pfeffe das, ich will nur schwarz auf weiß, diese Frau. Ja. Na was? Bist du gezwungen worden? Nein. Bin ich gezwungen worden? Nein. Ja? Jalla, Stempel. Jalla. Fertig. Aber dass du sagst, ja, wir wollen aber nach diesem Gesetz heiraten. Ja, was ist das? Nach Gesetz heiraten? Ich bin schon verheiratet, ich will nicht ein zweites Mal heiraten. Ja? Wenn wir uns anschauen, die Sahaba, viele, man kann nicht sagen die meisten, aber viele waren verheiratet vor dem Islam, haben Islam angenommen. Sie haben ihre Ehe nicht erneuert. Oder nicht? Sie haben ihre Ehe nicht erneuert. Welche Sura gibt es noch? Welche Sura hat hier der Sheikh noch erwähnt? Ayo. Nam. Wenn Kafir und Kafir heiraten, ja, wenn Kafir und Kafir heiraten, aber sie nimmt Islam an, vor dem Geschlechtsverkehr, ja, dann wird die Ehe als Batil erklärt, sie bekommt aber keinen Mehr, ja, weil sie hat ihm, also den Laufpass gegeben, ja, den Korb. Ja, Allah, Mann. Ja, versteht ihr, wie war das? Wird die Ehe von Anfang an als Batil erklärt, Barakallahu fikum. Ayo, wenn aber der Mann Islam annimmt, der Mann nimmt Islam und die Frau nimmt nicht Islam an, er nimmt Islam an vor dem Geschlechtsverkehr, dann bekommt sie, die Ehe wird für Batil erklärt, aber sie bekommt trotzdem den halben Mehr. Warum? Weil der Talak von seiner Seite gekommen ist. Er ist derjenige, der den Talak gegeben hat. Weil er mit ihr nicht Geschlechtsverkehr hat, gibt er ihr halben Talak. Hätte er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt, gibt er ihr den ganzen Talak, weil der den ganzen Meher, davon, nicht Talak, den ganzen Meher, warum? Weil der Meher wurde Pflicht mit dem Akt selber, mit dem Vertrag, Barakallahu fikum, na. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala, also der Sheikh hier erwähnt einige Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa la tumsiku bi isam al-kawafir, und haltet keine Kafirat, also bei euch. Behaltet keine Kafirat bei euch. Kafirat, Kawafir, in diesen Aya, das sind Frauen außer Judinnen und Christinnen gemeint. Mushrikin, Buddhistinnen, keine Ahnung, Hinduistinnen, irgendwelche Mushrikat, Alevitin zum Beispiel. Das sind die schlimmsten Mushrikin in unserer Zeit. Soll man erwähnen. Und die größten Feinde des Islams. Wallah. Größere Feinde als Juden und Christen. Die Rafida, die Schia. Und die werden alle vertrieben aus dem islamischen Staat. Ein Jude oder ein Christ kann kommen, kann dort leben. Wenn er schon dort ist, er bleibt auf seinem Platz, er behält sich sein Vermögen, er zahlt Jizya, eine, das ist nichts im Vergleich zu dem, was er heute zahlt von Steuern und so weiter, Barakallahu fikum. Und wenn er dort lebt, in einem islamischen Staat, schon vorher gelebt hat, wie zum Beispiel in Ägypten, dann wird es gibt für ihn noch eine Option. Er darf das Land verlassen. Er darf das Land verlassen, wenn er möchte. Na? Das ist Option für die Kuffar, für die Ahlul Kitab, die in einem islamischen Staat leben. Sie dürfen das Land verlassen, wenn sie wollen. Wenn sie aber Krieg wollen, dann können wir das Spiel auch spielen. Na? Aber für einen Kafir, der in einem Kufrstaat lebt, den die Muslime erobern, er hat keine Wahl. Entweder er nimmt Islam an, na? Oder er zahlt Jizya und bleibt auf seinem Platz, oder Krieg. Dass er sagt, okay, wir haben zwar verloren und so, ich reise weg. Naja, du wirst jetzt nicht mehr wegreisen. Jetzt bist du ein Gefangener. Ja? Du hättest schon vorher reisen sollen, wo du gesehen hast, dass dein Präsident versagt hat in seiner Außenpolitik. Es ist die erste Karte nach Haiti. Aber dort kommt auch die Flagge des Islams. Also. Die kommt auch dort nach Jamaika und Haiti und Bob Marley fliegt ins Wasser. Wir haben das also im Großen und Ganzen alles erwähnt, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das habt ihr verstanden. Also, nein. Das nächste Kapitel ist Fis Sadaq. Babu Fis Sadaq fil Nikah. Das Kapitel über Mehr. Sadaq, Mehr sagt man noch anders, Sadaq. Ja? Inshallah, das ist unser nächstes Kapitel, unser nächstes Thema. Darüber werden wir inshallah nächstes Mal reden mit Allah, der Barak, der Erlaubnis. Wenn jemand eine Frage hat oder so. Wir hatten schon mal diesen Problem und darüber, über die Tatsache. Manche verstehen nicht genau, wie das definiert ist, auch in der heutigen Zeit. Die heutigen Jungen treffen sich nach der aktuellen Bibel. Schau, Habibi, die Bibel war schon damals die Ahlul Kitab, die sich zum Ahlul Kitab bekennen, wir halten sie für Ahlul Kitab. Und wühlen nicht herum, hin und her, bla bla bla. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil die Religion bei denen, wenn sie einmal gefälscht wird, gibt es den Fälschungen gibt kein Ende mehr. Na? Immer wird sie von da angeknabbert, dann wird etwas von Fassade dazu geklebt und dann immer weiter so. Wie Ahlul Bidah. Wenn ein Ahlul Bidah sich einmal in die Bidah stürzt, oh, jedes Mal. Er lässt eine Sunna, nimmt eine Bidah. Lässt eine Sunna, nimmt eine Bidah. Bis sich dann seine Religion total verformt und nicht mehr Islam ist. Oder nicht? So sind die Ahlul Kitab geworden. Die haben, es gibt, also Allah weiß, wie viele es Bibel heute gibt. Und jede Bibel akzeptiert die andere Bibel nicht. Und so weiter und so weiter. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Wenn sich jemand zu Ahlul Kitab bekennt, zu Juden und Christen, wir akzeptieren ihn als einen Juden und einen Christen. Wir akzeptieren ihn als solchen. Jemand wird kommen und sagen, die sind Muschrikin. Die waren auch damals Muschrikin. Allah subhanahu wa ta'ala hat also den Koran, wenn er den Propheten sallam offenbart hat, damals, ja, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Na? وقالت اليهود عزير ابن الله. Und die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Und die Christen sagen, Allah ist Messias. Jesus ist Allahs Sohn, wie Yasin Billah. Na? ذلك قولهم بأفواههم. Das sind Worte, die sie mit ihrem Munde aussprechen. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Sie machen nach oder reden das Gleiche, was Kuffar vor ihnen gesagt haben. Ja? Wer hat vor ihnen das gesagt? Diese ganzen indischen, buddhistischen, diese ganzen Muschrikin, Ideologien und Religionen in Asien. All die haben auch so etwas. Söhne und Töchter Gottes. Und die alten Römer und die alten Griechen. Vor den Juden und Christen. Ja? Die Muschrikin. Germanen zum Beispiel waren Muschrikin. Sie hatten Gottes Söhne, Gottes Kinder, Gottes Töchter. Ja? Die Muschrikin in Mekka hatten auch das Gleiche. Sie haben Allahs Töchter zugeschrieben. Die Malaika werden die Töchter Gottes, wenn er aber eine Tochter bekommt, er dreht durch vor Zorn. Er will keine Tochter haben, wenn eine bekommt, begräbt er sie lebendig, aber sagt, Allah hat Tochter. Schau, was für ein Schwachkopf. Ja, Rabbil Alamin. Ja, und diese ganzen Gottheiten mit 6, 4, 5 Händen und keine Ahnung, Kopf wie ein Adler oder was weiß ich, irgendein Tier und so. Ja? Also, du wirst nicht nehmen, als Christ, aber ich würde nehmen, auch wenn du nicht so danach handelst, akzeptieren wir das Ehl. Wir akzeptieren ein Ehl als Ehl Kitab al Kalafiko. Ja? Wir akzeptieren als Ehl Kitab äußerlich. Allah? Barakallahu fiku. Und die jetzt, was er sagt, ja, ich habe eigentlich am liebsten, ich bin nach Christ getauft. Na, wenn er sagt, ich bin ein Atheist, dann ist er ein Atheist. Dann ist er kein Ehl Kitab. Er bezeugt sich. Aber dass er sagt, getauft, nicht getauft und so, das sind Jahle. Er hat keine Ahnung, was diese Taufe bedeutet. Dass das Fundament seiner Religion ist. Die Taufe ist das Fundament. Ja? Und bei den Juden ist das Fundament, das ihn eine jüdische Frau auf die Welt gebracht hat. Das ist das Fundament der Juden. Allahu musta'an. Wenn jemand eine jüdische Mutter hat, dann ist er Jude bei den Juden. Definitiv. Und bei uns, wenn du einen muslimischen Vater hast, dann bist du Muslim, als Muslim geboren. Ein muslimisches Kind, wenn dein Vater Muslim ist. Ja? Weil der Prophet sagt, die Kinder werden den Vätern zugeschrieben. Wenn Vater Kafir ist, wird das Kind auch Kafir, als Kafir angesehen. Die äußerlichen Ahkam laufen. Wenn zum Beispiel ein 5-jähriges Kind stirbt, ja, ihm wird nicht genauso gebetet. Warum? Weil sein Vater Kafir ist. Oder nicht? Aywa. Hasbun Allah wa ni'mal Wakeel. Wenn ein 5-jähriges Kind stirbt, das, keine Ahnung, Geld hat, 20.000 Euro geerbt von seinem Vater, dieses Geld wirst du als Muslim nicht erben, weil ein Muslim erbt keinen Kafir. Und ein Kafir erbt keinen Muslim. Das sind alles Ahkam, die ein Muslim wissen muss. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber gelten die Kinder noch als Muslime? Nein, die gelten nicht als Muslime. Sie gelten nicht als Muslime. Weil der Prophet sagt nicht, sie sind Muslime, sondern sie sagt, jedes Kind wird auf Fitra geboren, mit einer reinen, angeborenen Religion. Das ist Allah, den einen einzigen Tabaraka wa ta'ala Herrscher und Schöpfer und anbetungswürdigen Gott akzeptiert. ثم والداه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. Danach machen seine Eltern aus ihm einen Juden oder einen Christen oder einen Feueranbeter. Ja, danach, nachdem es geboren wird, bekommt er Huchen von wem? Von seinen Eltern. Wenn wir sagen, die Kinder sind Muslime, wieso werden dann die Kinder versklavt, wenn Muslime eine Stadt erobern? Von den Juden oder Christen oder von den Menschus? Ja? Im Kampf. Also sie wollen kämpfen, sie wollen Krieg führen. Halas. Gibt es Krieg? Ein Kind kann man nicht töten. Oder nicht? Und sein Vater war Krieger. Sein Vater wird getötet. Was wird mit dem Kind? Auf der Straße gelassen? Nein! Sondern das ist ein Mensch. Man muss ihn, wie sagt man das? Man muss sich um ihn kümmern. Es ist ein Mensch. Essen, trinken, Kleidung, alles. Und wie, was macht man mit ihm? Er wird einfach einer Familie gegeben, die sich um ihn kümmert. Fertig. Die Kuffar verdrehen das, die Tatsachen. Sie verdrehen das und sagen, ja, er wird versklavt und er wird dies, er wird das. Nein, er führt ein normales Leben. Ja, Yawm al-Qiyamah, was passiert mit den Kindern von Kuffar? Allah SWT. Haben wir einen Beweis? Nein, aber wir haben, es gibt mehrere Hadithe darüber. Es gibt mehrere Hadithe. Die Kinder von den Muslimen kommen in Jannah. Die Kinder von den Muslimen, die gestorben sind, die kommen ins Paradies. Die Kinder von den Kuffar, ja, es gibt da zwei Meinungen. Die eine Meinung, dass sie mit Ibrahim a.s. Ja, ins Paradies reinkommen. Und die andere, die wird Allah subhanahu wa ta'ala auch prüfen, weil die Da'wah nicht zu ihnen angekommen ist. Sie haben nichts gehört von dieser Religion. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen Befehl geben. Ja, und wenn sie es ausführen, kommen sie ins Paradies. Wenn sie sich aber da, wie sagt man das, widersetzt Allah subhanahu wa ta'ala, dann sind sie wie Iblis, lanatullahi alayhi, Ahl lil Jahannam. Sie sind für Jahannam die richtigen Leute. Eine Frage ganz besonders. Was ist das? Dass es gut ist, dieses zu fasten, besonders gut in dieser Zeit. Die 3 Monate. Ja, und wer hat zum Beispiel heute gefastet? Wer? Der Bruder zum Beispiel. Ach so, das nennt man bei uns Chaylo. Auch nicht gewisse Tage in diesem Monat. Es ist, dass man wieder in Ramadan. Und keinen anderen Monat hat er ganz gefasst. Also am höchsten Fall, dass ein Tag nicht wie Dauerwetter, dann ist nicht der höchste Niveau. Zum Beispiel, aber mit der Voraussetzung, dass er kein Nether macht. Nether, also Schwur. Versprechen, dass er sagt, Allah, lillahi alayya an asume kulle yawmin, au kulle yawm thani. Yani kull, asume yawm wa aftir yawm. Das darf er nicht, wenn er das macht, dann ist es wajib. Es ist Pflicht, muss er machen. Deswegen, ich faste schon so viel ich kann. Es? Ja, dann ist es wahr, wenn du es nicht machst. Also wenn du dann musst du dich, ja, dann musst du dich dafür freikaufen. Gefahr, zu schlachten. Allahu Akbar. Es gab noch eine Angelegenheit. Schon da? Ja. Also, dann war glaube ich, das ist die Angelegenheit. Mohammed. Ja. Es gibt kein Rückzieher. Allah.